Guten Morgen und danke fürs Kommen. Does everybody have a seat? Ich hoffe, ihr habt alle einen Platz gefunden. It's such a wonderful feeling when the house is full. Es ist so ein schönes Gefühl, wenn das Haus einfach voll Isn't ist. It great? Ist das nicht großartig? When there's no seats left, wenn keine Plätze mehr frei sind, then you know that something that God is moving. Dann erkennst du, dass Gott sich bewegt. There's an expectation. Da gibt es eine Erwartungshaltung. So thank you for being patient. Danke, dass ihr geduldig seid. And if there's an empty seat next to you, maybe you want to move in or take your coat off the seat. Wenn neben dir ein Platz frei ist, dann kannst du vielleicht eins reinrutschen oder deine Jacke davon runternehmen. Okay, because if people don't feel there's room, weil wenn die Menschen das Gefühl haben, dass kein Platz mehr für sie da ist, the newer people won't come back. Dann werden die Leute, die zum ersten Mal da sind, vielleicht nicht mehr zurückkommen. It's interesting when I walk around the service during the worship sometimes. Und es ist interessant, wenn ich manchmal während der Anbetungszeit durch die Halle durchgehe. Do you know where the new people sit? Wisst ihr, wo die neuen Leute sitzen? In that far corner. In der Ecke da hinten. In that far corner. Und in dieser Ecke da ganz hinten. Because they're wondering, is there room here for me? Weil sie sich fragen, ob es da überhaupt Platz für sie gibt. Or am I taking somebody's seat? Oder nehme ich jemand anderen den Platz weg? So don't put your clothes on an extra seat. Also bitte gib dein Gewand nicht auf einen freien Platz. Like if there's a seat in the middle here, maybe we can slide down. Und da ist immer ein freier Sitz in der Mitte hier, vielleicht können wir von der Seite hineinrutschen. Okay, it's great. And the cellar's going well. Und es ist großartig, im Keller geht auch vieles voran. Es waren diese Woche einige Leute zum ersten Mal unten da mitgearbeitet. Five girls came. Fünf Mädels sind gekommen. And they worked like men. It was und sie haben wie amazing. Männer gearbeitet. It was amazing. Really. Es war großartig. Yeah. Yeah. Of course I had men too. Natürlich sind auch die Männer gekommen. And they worked like men. Und die haben auch wie Männer gearbeitet. Yeah, so, yeah, it was great. It's moving along. It's a lot of work, but it's moving. As long as it's moving. Viel Arbeit, aber es geht voran. Und solange es vorangeht. It's moving. So praise the Lord. Yeah. Yesterday, this weekend, we had a seminar, a prophetic seminar. Also dieses Wochenende hatten wir ein prophetisches Seminar. And yeah, it was really amazing. Und das war erstaunlich. I was really blessed from beginning to end. Es war wirklich von Anfang bis Ende gesegnet. And we have Jan and Stefan here this morning with us. Wir haben heute Morgen Jan und Stefan hier bei uns. And just in light, they're functioning in the ministry of prophecy of prophets. Und sie arbeiten in diesem prophetischen Dienst, eben wie Propheten. And it's an interesting ministry. Es ist ein sehr interessanter Dienst. I don't think that I would necessarily want it. Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt machen wollen würde. Because it's very risky. Weil es sehr riskant ist. We all are prophets in a sense. In dem weiten Sinne sind wir alle Propheten. In the broadest sense. In dem weitesten Sinn. And then in the strictest sense. Und im enger gesehenen Sinn. There are people in prophetic offices who function in prophetic ministry. Gibt es Menschen, die so prophetische Ämter innehaben oder im prophetischen Dienst tätig like we've sind? Like we always talked, there's four categories: the broadest, the broad, the strict, the strictest. Also wir haben immer diese vier Kategorien eingeteilt: der weiteste Sinn, der weite Sinn, der engere Sinn und der engste Sinn. God said to the prophet Jeremiah. Und Gott hat zum Propheten Jeremia gesagt, in Jeremiah 1:10, in Jeremia 1:10, I have appointed you this day over the nations. Ich habe dich heute an diesem Tag über die Nationen eingesetzt. This is what you're going to do. Und Folgendes sollst du tun. You're going to pluck up and break down. Du wirst ausreißen und niederbrechen. You're going to destroy and overthrow. Du wirst zerstören und niederwerfen. This is your ministry. Das ist dein Dienst. You're going to pluck up and break down. Du wirst ausreißen und niederbrechen. You're going to destroy and overthrow. Und du wirst zerstören und niederwerfen. And then you're going to build up and plant. Und danach wirst du aufbauen und pflanzen. And it's very difficult for God to work in our life when there are areas in our life that are immovable. Und es ist sehr schwierig für Gott in unserem Leben zu arbeiten, wenn es da Bereiche gibt, die sich nicht fortbewegen. I've been working construction for years now. Und ich habe seit Jahren schon auf Baustellen gearbeitet. You can't build something oftentimes until you rip something down. Und da ist es so, dass du meistens nichts aufbauen kannst, wenn du nicht vor etwas niederreißt. Unless you're building a new house. Es sei denn, du baust von Anfang an ein neues Haus. But if you're renovating, you have to rip out first. Aber wenn du etwas renovieren willst, dann musst du es zuerst ausreißen. And oftentimes there's material that is just stubborn. Und da gibt's manchmal so ganz starres Material. And then you have the worker there and and he's working and he's sweating and he's putting all this energy. Und dann hast du diesen Arbeiter, der seine ganze Energie einsetzt, dem der Schweiß runterrinnt. And I say, wait, stop. Und ich sag, warte. I'll get the persuader. ich hole den Überzeuger. Yeah, and then I bring a big hammer, dann hole ich diesen hammer, Riesenhammer. Or I bring the big jackhammer. Oder diesen Schlaghammer. I say, just wait a minute. Here we und go. Sag, einen Moment. It's gone. Und dann ist es weg. And sometimes when you're breaking into a wall, manchmal wenn du durch eine Wand durchbrichst, the worker goes for the hammer too early. Dann greift der Arbeiter zu schnell zu diesem Hammer. No, you got to dig around this rock. You got a lot of work to do about 2 hours first before we get the big hammer. Und ich sag, nein, du musst Vorarbeit leisten. Du musst da circa 2 Stunden Arbeit vorher reinstecken, now bevor diesen Hammer erst the hammer right nehmen kannst. Here, und jetzt setzt den Hammer da an. We're gonna destroy this stone. Und jetzt zerstören wir diese Wand, diesen Stein. This is the ministry of the prophet. Und das ist eben der Dienst eines Propheten. Yeah, you bring him in, du holst ihn rein. And he's gonna deal with stubborn stones. Und er kümmert sich um diese starren Steine. Two prophets today, und heute haben wir 2 Propheten nach dem Neuen Testament. And I said to them, please take all the liberty God gives you. Und ich habe zu ihnen gesagt, bitte nehmt euch die ganze Freiheit, die Gott euch there gibt. Are stones in the midst that are stubborn. Wir haben eben Steine in unserer Mitte, die eben etwas starr sind oder stur. And with that said, und mit dem gesagt, I'd like to introduce Jan. Möchte ich mal Jan vorstellen. Von Rosenstiel. Von Rosenstiel. And he's Jan was here when we were still upstairs, right? Also Jan war schon hier, wie wir noch die Gottesdienste oben and gefeiert haben. He gave a word from the Lord. Er hat uns ein Wort des Herrn gegeben. He said, this is the word. Und er hat gesagt, das ist das Wort. Give me more room. Gib mir mehr Raum. Remember that? Erinnerst du dich dran? Nein. I remember. You remember. Aber ich erinnere mich dran. Give me more room. Gib mir mehr Platz. And we did. Und das haben wir gemacht. We worked really hard to wir give haben God sehr more hart room, gearbeitet, um Gott mehr Raum zu geben, be more flexible, um flexibler zu in sein what we organize, in dem, was wir organisieren. And it was a great word. Und das war ein großartiges and Wort. A number of times since, und seitdem least, waren wir schon einige Male yeah hier. Und er wird introduce, well, you're going to do your thing. Right. Genau, ich möchte gar nicht weit ausholen. I'm not going to go long. Ich bin diesmal nicht allein gekommen, I didn't come alone this time, sondern ich habe den Stefan gewinnen können, mitzukommen. I won Stefan over to come with me. Und in Paulus sagt, wir sind ein Brief geschrieben von Gott. Paul says that you are a letter written by God. Und Stefan ist ein Zeugnis dafür, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. And Stefan is an example that there are no hopeless cases. Und was Gott aus was Zerbrochenem machen kann. And what God can do out of brokenness. Gott liebt das Zerbrochene. God loves the broken. Er möchte sich in Zerbrochenem zeigen. And he wants to show himself. Und er möchte was Schönes draus machen. He wants to show himself in our brokenness and make something beautiful out of it. Und das ist in Stefans Leben passiert. And this happened in Stefan's life. So wie in dem Leben vieler anderer. So as in the lives of many. Aber Gott hat Stefan auch als Werkzeug ausgerüstet. But God has also equipped Stefan as his instrument. Aber sein Leben ist die Botschaft. But his life is the message. So wie unser Leben eine Botschaft sein soll. Just like our life are messages. Guten Morgen. Good morning. Servus. Servus. Ist das österreicherisch, ja? Is that Austrian? Gut. Ah, Vater, das sind deine Kinder. Lord, these are your children. Und die sehen alle so gut aus. And they look so good. Wow. Wow. Wir haben gestern ein Bekenntnis gemacht, vor der die Hölle Angst hat. And we proclaimed something which is scaring hell. Wir möchten ein Bekenntnis lernen, das den Teufel zum Rennen bringt. And we want to learn a proclamation which makes the devil run. So die anderen wollen, dass er bei dir wohnt. So the other want that the devil dwells with you. Weil manchmal klopft er an die Tür und versucht uns einzuschüchtern. Because sometimes he is knocking at our door trying to frighten us. Und dann sagst du Folgendes. And then you say. Und du lässt es so richtig auf deiner spirituellen Zunge zergehen. And you really let it melt on your spiritual tongue. Ich bin Gottes Schnucki-Putzi. I am God's sweetie. Say Schnucki-Putzi. Sweetie is not too sweetie bad. Sweetie pie. Sweetie pie. I am God's sweetie pie. Wisst ihr? Im Königreich, in dem wir leben, dem Königreich unseres Vaters. And you know, in the kingdom where we live in, the kingdom of our Father. Das ist anders wie die Welt. It's different from the world. In der Welt, wenn die Menschen heiraten, in the world when people get married, dann fängt's an, Mäuschen. And they start saying, sweetie. Ja, fängt Maus, little Maus. Okay, my mouse. Und dann mein Kätzchen. And they say, my kitty. Und irgendwann wird's die Kuh. And then it becomes a cow. Bei uns, in our kingdom, ist es immer das Schnuckiputzi. It's always the sweetie pie. Ihr Männer, jeden Morgen sehen wir einen Engel, stimmt's? And your husbands, isn't it every morning we see an angel? Wenn du auf die Arbeit gehst, du strahlst. When you go to work, you radiate. Und die sagen, was ist los? And they say, what's happening to you? Oh, ich habe wieder einen Engel gesehen heute Morgen. I have seen an angel this morning. Ich habe mich nach links gedreht in der Lage. I turned to my left and here he lay. Bitte sag nicht, du kennst nicht meine Frau. And don't say you don't know your wife. You don't know my wife. Ich sag dir was. Was sagt die Bibel? And what is the Bible saying? Wir leben nicht bei dem, was wir sehen, sondern wir leben aus Glauben. We don't live by what we see, but what we believe. Und das sagst du auch, wenn du in den Spiegel schaust morgens? And it's the same thing when you look in the mirror in the morning. Du denkst, weiche von mir. You go like, go away from me. So. Und ich gebe euch noch einen Tipp. And I give you a tip. Weil ich möchte, dass es euch gut geht. Because I want you to be in a good state. Wenn ihr eine Torte esst, when you eat a cake, vergesst nie die Kalorien zu binden. Don't forget to bind the calories. Sonst werdet ihr zunehmen. Otherwise you will gain weight. Aber wir wissen, er muss zunehmen und wir müssen abnehmen. That he has to grow in us and we have to slim down. Wisst ihr, ich bin einer seiner Söhne. You know, I'm one of his sons. Und das ist es, was ich atme, das ist es, was ich lebe. And that is what I breathe and that is what I live. Heute ist mir egal, was die Menschen mich nennen. Today, honestly, I don't care what people call me. Und ein Tag rufen sie Prophet. One day they call me prophet. Evangelist. Evangelist. Idiot. Idiot. So, wie Hosianna und kreuzigt ihn. It's like Hosianna when with Jesus and then they crucified him. So ist es wichtig, dass du weißt, wie dein Vater dich nennt. So it's important that you know how your father's calling you. Und die Bibel lehrt uns, dass wir mit der Wahrheit übereinstimmen müssen, wenn wir seine Kinder sind. And the Bible teaches us that we have to be in line with his truth when we're his children. Und der Vater hat dir gesagt, dass er dich auf wunderbare, fantastische Weise gemacht hat. And the Father says that he has created you in a unique, brilliant, beautiful way. Und es ist kein Märchen, was ich hier erzähle. And it's not a fairy tale I'm telling here. Und wisst ihr, ich weiß, wie das ist, wenn man sich selbst ablehnt, sich selbst hasst. And I know how it is if you reject yourself, if you don't like yourself, if you hate you. Und gestern Abend haben wir darüber gesprochen, über die Wichtigkeit der Offenbarung der Liebe des Vaters. And yesterday we shared about how important it is to get a revelation of the love of the Father. Und ich möchte dich ermutigen, hör dir das an, nicht weil ich gepredigt habe, aber hör dir das an wegen der Botschaft. I really want to encourage you to listen to the message, not because I preach, but because of the message. Weil diese Offenbarung hat am stärksten mein ganzes Leben verändert und verändert es weiter. Because this revelation has changed my life and is continuously changing it. Durch diese Offenbarung, and because of this revelation, bin ich von diesem falschen Bild, ich muss the man of the hour sein, the man of power. I really got to understand that I don't need to be the man of the hour, the man of power. Der Mann der Stunde, der Mann der Kraft. The man of power and the man of the hour. Wisst ihr, das Herausfordernde mit der Liebe des Vaters ist? And you know the challenging thing with the love of the Father is? Du kannst sie nicht erklären. Du kannst sie nicht erklären. You cannot explain it. Du musst sie erleben. You have to experience it. Und es ist mehr wie eine Erfahrung, wie eine emotionale Erfahrung. And it's more than an emotional experience you're going through. Ich glaube, das ist das, wovon David gesprochen hat, als die Schrift sagt, Tiefe ruft der Tiefe zu. And I think this is the scripture when David calls out and he says, the depth calls to depth. Ich habe das nie verstanden. I never understood it. Bis ich in die Liebe des Vaters hineintauchte. Till I drowned into the love of the Father. Und sein Herz spricht permanent zu meinem Herz. Dived into it. And his heart is continuously talking to my heart. Und die Stimme, die früher da war. And the voice that has been there earlier before. Töte. Kill, kill. Und sich dann veränderte in bring dich um. And then changed to kill yourself. Die ist nicht mehr da. This voice is gone. Und dann die Stimme, die später kam, als ich mit Jesus lebte. And then the other voice that came when I started living with Jesus. Nicht genug gebetet. You haven't prayed enough. Nicht genug Bibel gelesen. You haven't read, studied scripture enough. Du gehst nicht zu genug Treffen. You don't join sufficiently meetings. Du brauchst noch dieses Seminar und dieses Seminar. And you still need this seminar and that seminar. Wobei ich dir schon sagen muss. But I have to tell you. Liebe Schwester, lieber Bruder. Dear sister, dear brother. Gestern hast du echt was verpasst. You really missed something yesterday. Aber weißt du was, mit der Technik heutzutage kannst du auch nochmal anhören. But with the technology we have today, you can listen to it even later on. Aber dieser Mann hier, but this man here, hat wunderbar das Herz Gottes kommuniziert in Bezug auf Prophetie. Has well communicated the heart of God with regard to prophecy. Good man. Thank you. Danke, Jesus. Vater, du hilfst mir, gell? Okay. Father, you're helping me, right? Geht's euch gut? Are you doing well? Müssen wir ja sagen als Christen. We have to state this as Christians, right? Wie soll man das auch so schnell erklären, wie es uns geht? How to explain in so little time how we are really doing? Aber dein Vater weiß, wie es dir geht. But the Father knows how you're doing. Es gab zwei Sätze, die hat Gott der Vater zu mir gesprochen, die haben mein Leben verändert. There are two sentences that God the Father has told me that changed my life. Und die Schrift spricht ja davon, dass jedes Wort aus dem Munde Gottes Kraft hat. And the Scripture talks about that every word coming from the mouth of God has power. Und ich sage etwas ein bisschen herausfordernd. And I'm sharing something a bit challenging. Selbst wenn Gott sagt Banane, even if God says banana, hat es Kraft. It has power. Hallo? Hallo? Das ist dein Vater. It's your father. Ich bin nicht immer diesen Weg gegangen. I have not always walked this path. Ich hasste Gott. I hated God. Weil ich ihm die Schuld gab für mein Leben, sollte er leben. Because I blamed him for what happened in my life, should he be alive. Ich wollte mir mit 22 Jahren in einem Weinberg das Leben nehmen. I wanted to kill myself in a vineyard at the age of 22. Weil ich mich selbst hasste. Because I hated myself. Weil ich etwas wurde, was ich nie werden wollte. Because I became something I never wanted to be. Ich hasste meinen Stiefvater, der versucht hatte, mich zu töten. I hated my stepfather that tried to kill me. Und wenn ich manchmal bestraft wurde, wurde ich in diesen dunklen Keller gesperrt. And when I got punished, he locked me up in the cellar, und in the dark cellar. Und lange Zeit erinnere ich mich an nichts mehr, was vor meinem 10. Lebensjahr war. And for a while I couldn't remember anything before my 10th anniversary. Außer birthday. Die einzige Erinnerung, die ich mit meinem Stiefvater hatte, the only memory I had from my stepfather, und die hatte ich als Kind immer festgehalten, and I always tried to hold and clutch onto it as a child, war, als er mich einmal sonntags morgens in seine Kneipe mitnahm zu seinem Frühschoppen. When he took me with him to a pub as a child to where he met with other people. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich meine Cola trank und richtig stolz war, ich und mein Papa. And I really remember how I had my Coke and I really enjoyed it and I said, I'm here with my dad. Und ich habe versucht, durch diese Erinnerung all die anderen schmerzhaften Erinnerungen zu verdrängen. And through this memory I tried to get over all the other bad memories. Aber ich wusste nicht, dass ich alles nur runterdrückte. But I did not know that I was just pushing down all the other things. Und in mir war diese tickende Zeitbombe. And within me I had a ticking bomb. All die Aggressionen. All the aggressions. Und die sich dann entluden in meiner Teenagerzeit. That broke out during my teenager phase. Ich hatte keine Kontrolle mehr über mein Leben. I lost control over my life. Ich hatte mehrere Male hätte ich fast Leute umgebracht. And for several times I almost killed people. Und wenn ich in unserer Gruppe den Red Devils, wenn ich dann auf Leute einschlug, dann hörte ich immer nur die Stimme töte. When with my group the Red Devils, when I was beating up people, I just heard this voice say kill, kill. Und diese Stimme veränderte sich dann in töte dich. And then this voice changed to kill yourself. Und ich hasse so sehr. And I hated so much, dass ich noch plante, mit meinem Tod zwei Menschen richtig weh zu tun. That I tried really to hurt two other people really badly with my own death. Meine Mutter, my mother, und meine Ex-Freundin, and my ex girlfriend. Ich wollte sicher gehen. And I wanted to be sure. Dass sie sich ihr Leben lang Schuld geben an meinem Tod. That they will blame themselves all their life for my death. Und in diesem Weinberg. And there in the vineyard. 1989. 1989. Ich weiß, für manche von euch Jungen hört sich das an, wie wenn das 100 Jahre weg ist. And for some of you young people, it seems to be a century away. Aber es ist nicht so lange weg. It's not so long away. Glaub mir. Believe me. Es war gestern. It was yesterday. Ich ging in den Weinberg. I went into the vineyard. Und ich hatte alles geplant. And I had planned everything. Ich wusste, es wird Tage dauern, bis sie mich finden. I knew it would take days till they would find me. Und ich hatte innerlich gesagt, selbst wenn es die Hölle gibt, es kann nicht schlimmer sein. And I said to myself, even if hell exists, it can't be worse than what I'm living through now. Da war so ein Gedanke in meinem Herzen. There was even a thought in my heart. Sollte es diesen Gott wirklich geben? If this God really exists. Und sollte er mich wirklich lieben? And if he really loved me. Was ich nicht glaubte. What I didn't believe. Aber sollte er? But if he would. Dann würde ich ihm mit meinem Tod sogar noch wehtun. Then I will hurt him with my own death. Ich hatte mich in okkulte Dinge eingelassen. I was involved in occult things. Und die Geister, die ich rief, wurde ich nicht mehr los. And the spirits that I had called, I could not get rid of. Und die wunderbaren hellen Geistführer, die am Anfang da waren. And those bright light spiritual leaders that I had. Die zeigten ihr wahres Gesicht, als ich loskommen wollte. They showed their true face when I tried to get rid of them. Und ich sah diese dämonischen Fratzen. And I then saw these ugly demonic faces. Und als ich in diesen Weinberg gehe, and when I went to the vineyard, und ich sage euch was, da war kein Christ dabei. And I told you, I tell you, there was no Christian involved. Hab noch nie gehört von einem wiedergeborenen oder charismatischen Christen. I never heard about a born again or charismatic Christian. Keine Ahnung gehabt, was das ist. I had no idea what this is. Niemand war da. No one was there. Und ich ging dort den Weg entlang. And I walked through. Und ich wusste, wenn ich dort hinten angekommen bin, ist mein Leben zu Ende. And I knew when I arrived there at the end, my life will be ended. Eine Frau, die mit Toten spricht, hat meiner Schwester mal vorausgesagt. And a woman that talked to dead people predicted to my sister. Dass ich mit 22 Jahren sterben werde. That I would be dying with at the age of 22. Und sie konnte den Plan Satans sehen. And she could see the plan of Satan. Aber eine andere Wahrsagerin, wo ich als Kind war, but another fortune teller that I visited as a child, sagte, es wird ein Moment in deinem Leben kommen. She said there will be a moment in your life. Und dein Leben wird total verändert. And your life will completely change. Und von da an kann ich nicht mehr weitersehen. And from after this I cannot see any further. Aber alles, was du tust, but everything you do, ist wie mit Licht erfüllt und es klappt. But it will be like filled with light and it will succeed. Von diesem Moment an. From this moment onwards. Aber ich kann nicht mehr weitersehen. But I cannot see any details. So als ich in den Weinberg gehe. So when I went there to the vineyard. Auf einmal war es wie wenn jemand einen großen Screen als ein Bild einen großen Bildschirm anschaltet. All of a sudden was as being in cinema and someone turning on a big screen. Und ich sah plötzlich mein ganzes Leben an mir vorbeilaufen. I saw my whole life going past in front of me. So kleine Frequenzen mein ganzes Leben. In small frequency my whole life. Aber das Schlimme war. But the disturbing thing was. Ich sah nicht die guten Dinge, die ich gemacht habe. I didn't see any of the good deeds that I did. Weil ab und zu habe ich was Gutes gemacht, ein paar Pluspunkte zusammen. Es sollte es Gott wirklich geben. I really did some positive things to gain some points in order that if God exists. Einmal im Jahr ging ich mit meiner Mutter in die Kirche an Weihnachten. During Christmas I would go to church with my mother. Ab und zu gab ich einem Obdachlosen eine Bratwurst. And sometimes I would share a sausage with the homeless. So ich wollte nicht ganz so blöd sein. I didn't want to be really completely stupid. Wenn dann wirklich ich mal vor Gott stehe, könnte ich sagen, Moment. So if one day I would stand in front of God, I could say, one second, please. Das stimmt ja alles, was du da sagst. It's all true what you say. Aber ich war in der Kirche ab und zu. But I went to church sometimes. Und ich hatte geplant, wenn ich älter bin, wieder in die Kirche zu gehen. And I had planned that if I grow old, so kurz, I would go kurz, back. Kurz vor Schluss. So just before the end. Und Bratwurst habe ich auch ab und zu einen Obdachlosen gegeben. Also das darf ich jetzt nicht and vergessen. And I have shared some sausages with homeless people. So ich wollte Plan B in der Tasche haben. So I wanted to have a Plan B in my pocket. Falls da doch was dran ist. If, you know, there could be a God. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich Plan B brauche. But I didn't think that I need Plan B. Aber das Schreckliche war jetzt, ich sah jeden Moment meines Lebens, but the terrible thing was, I saw every moment of my life, wo ich nicht in Liebe gehandelt habe. where I did not act in love. Ich sah die Leute, die ich halb tot schlug, deren Gesicht mit Blut überströmt war. I saw the people that I almost killed in their, with their faces. Ich sah meine Mutter weinen und weinen. I saw my mother crying due to me. Ich sah mich lügen, ich sah mich stehlen. I saw my how I lied and how I stole. Es war wie wenn jemand sagt, das ist dein Leben. And it was like someone saying, this was your life. Und ich habe angefangen zu heulen. And I started crying. Und das alleine war ein Wunder. And that was already a miracle. Weil in den Kreisen, wo ich war, da hast du keine Gefühle gezeigt. Because in the circles where I was, you would never show your emotions. Weinen war was für Schwache. And weeping was for the weak. Und wir haben gesagt, der Stärkere überlebt. And we said, it is the strong that will survive. Und ich heulte. And I was crying. Weil plötzlich erkannte ich, dass ich schlimmer geworden war, wie mein Stiefvater, den ich hasste. Because all of a sudden I realized I became worse than the stepfather that I hated. Und ich muss hier etwas sagen. And I have to say something. Mein Stiefvater war nur so, wie er war, weil er selbst nie Liebe empfangen hat. My stepfather was only the way he was because he never received love. Und eine Woche bevor er starb, gab er sein Leben Jesus. And a week before he gave his life to Jesus. Und ich habe ihn nie so friedvoll in seinem ganzen Leben gesehen wie zu dieser Woche. And never in his life have I seen him so peaceful than in this week. Und diese Woche war Heilung für mein ganzes Leben. And this week was healing for my whole life. Und ich verstand, wir können nur das geben, was wir selbst empfangen. And I understood that we can only give what we receive. Wenn Menschen dir wehgetan haben. When people have hurt you. Denk dran. Please remember. Sie haben es nur getan, weil sie selbst verletzt wurden. They only did it because they got hurt. Manchmal, wenn du ihre Geschichte hörst. Sometimes if you hear their stories. Wird es dir helfen zu vergeben. It would help you to forgive. Aber du kannst diesen Teufelskreislauf durchbrechen. But you can break through this vicious circle. Indem du den Vater kennenlernst durch Jesus. By getting to know the Father through Jesus Christ. Und dann du anfängst, diese Liebe durch dich leben zu lassen. And if then you allow this love to pass through your life. Und es ist ein Prozess. And it's a process. Da legt dir nicht jemand die Hände auf und dann hast du Flügel und fliegst schnell hoch. It's not someone laying hands on you and then you get wings and you start flying away. Würde mir das auch wünschen. I would like it this way sometimes, aber es funktioniert nicht. But it's not working. Ich habe nämlich viele erlaubt, mir die Hände aufzulegen. Because I allowed many people to lay hands on me. Und das Einzige, was ich bekommen habe, and the only thing I received, sind weniger Haare. Was less hair. Also darum. And therefore. Okay. Das wurde jetzt auch mal gesagt hier, ne? I needed to say this. Ich war erschüttert. I was shaken. Und ich setzte mich auf den Boden. And I was sitting down on the ground. Und ich heulte. And I was crying. Als Junge wollte ich doch gut werden wie Robin Hood. And as a young boy, I wanted to become a good man like Robin Hood. Und du große übernatürliche Dinge wie Superman. And I wanted to do supernatural thing like Superman. Und ich war jetzt ein Typ, den habe ich überhaupt nicht gemocht. And I became someone that I really don't like. Und andere haben mich nicht gemocht. And other people didn't like him. Was ich damals nicht wusste, what I didn't know, ist, dass es nicht wirklich der Stefan ist, der im Himmel gemacht wurde. That it was not the Stefan that had been created in heaven. Liebe Eltern, dear parents, bitte sag nicht zu deinen Kindern, du bist böse. Don't tell your children you're bad. Wenn sie was Falsches tun. When they do wrong things. Sondern sagen, weißt du was? But tell them, you know what? Das gehört nicht zu dir. It doesn't fit you. Du bist ein guter Junge. Because you're a good boy. Was du hier gemacht hast, gehört nicht zu dir. And what you did is not part of you. Weil das ist nicht gut. Because it's not good. Weil so sieht dein Vater im Himmel dich und mich. Because that is how the Father in heaven is looking at you. Er sagt, das ist nicht gut. He says, it's not good. Das gehört nicht zu dir. It doesn't belong to you. Wo kommt das her? Where is this coming from? Wer hat dich da angelogen? Who has lied to you? Und er fragt dich das. And he asks you. Nicht, weil er es nicht weiß. Not because he doesn't know. Du weißt es nicht. You Mensch, don't know. Wo bist du? Man, where are you? Im Garten. In the garden. Gott wusste, wo er ist. God knew where he was. Aber der Mensch wusste nicht, dass er sich selbst rauskatapultiert hat aus der Gegenwart Gottes. But the man didn't know that he had expelled himself from God's presence. So, dann sah ich diese Fratzen. And then I saw these ugly demonic faces. Und sie sagten zu mir, wir haben dir gesagt, wir kriegen deine Seele. And they told me and spoke and said, we told you we are going to get your soul. Und in dem Moment wurde mir so richtig klar, das Böse ist real. And in this moment I knew that the evil is real. Und ich dachte mir, vielleicht gibt's auch diesen Gott. And then I said, maybe then this God exists. Und ich stand auf. And I stood up. Und ich guckte zum Himmel. And I looked to heaven. Und dann sprach ich kein nettes vorformuliertes Gebet, was ich als Kind gelernt habe. And then I didn't pray a nice prayer as I learned in my childhood. Ich bin klein, darf niemand hinein, als du mein liebes Jesu rein. I'm small, there's no one allowed to get in my heart except you, my dear Jesus. Okay. Nein, habe ich nicht gebetet. I didn't pray this one. I said to God. I said God. Ich habe keine Ahnung, ob du irgendwo da draußen bist. I have no clue whether you are out there. Wenn irgendwas dran ist an dem, was du mal gesagt hast, and if there's anything oder was ich mal gehört habe, that holds true of what I heard from you, dass du mich liebst, or about you, that you love me, tu jetzt was. You have to do something oder now. Ich bring mich um. Or I'm going to kill myself. Und selbst wenn es die Hölle gibt, and even if hell exists, ich weiß, ich gehe dorthin, I know I will go there, aber es kann nicht schlimmer sein, wie das, was ich but hier erlebe. But it can't be worse of what I'm living through here. Und ich hatte gerade ausgesprochen. And I just finished speaking this. Da passierte etwas, was ich später dann in der Heiligen Schrift las, was schon ein paar Freunde von Jesus erlebt haben. Then I experienced something what I later on read in scripture what some friends of Jesus experienced. Und wir feiern das an Pentecost und Pfingsten. And this is what we celebrate on Pentecost. Plötzlich kam ein ganz starker Wind. All of a sudden there came a strong wind, a very strong wind. Von irgendwoher, da war vorher kein Wind, nichts, ein ganz starker Wind. Before there was no wind at all and all of a sudden a strong wind blew. Es kam wie eine Windsäule, die sich an mir vorbeipresste. It was like a column of wind that really came very close. Ging zu der Stelle, wo ich diese dämonische Fratze sah. It went to the place where I saw these ugly demonic faces. Ich hörte einen Schrei. I heard a scream. Diese Fratze verschwand. This demonic face disappeared. Und eine Kraft floss durch meine Körper. And all of a sudden a power was flowing through my body. Eine Liebe und ein Frieden, die ich noch nie zuvor. And a love and a peace I never experienced before. Ich war eingehüllt wie ein Licht, wie in ein Licht. I was surrounded like by a light. Und mein Verstand war das erste Mal in einer Ruhe. And the first time in my life, my brain was in a state of peace. And I knew I'm made for this. And I knew that. Ich wusste, ich bin dafür gemacht. And I knew I'm created for this. Ich wusste, das ist real. And I knew that this is real. Und ich wusste, ich habe mein ganzes Leben danach gesucht. And I knew that I was seeking for this my whole life. Es war so stark. And it was so strong. Und es war so ewig und doch so kurz. And it was eternally but also so short at the same time. Da war keine Zeit. There was no time. Es war permanent. It was permanently. Und doch zeitlich. And still it ich kann's nicht beschreiben. In our timely boundaries. I can't explain it. Und wenn als diese Gegenwart sich vor mir hob. And when this presence lifted from me. Dann fing mein Verstand wieder an. Then my intelligence started working again. Sag Stefan, alles ist beim selben. Sorry? Stefan, yeah. Alles ist beim selben. And it said, Stefan, it's all like it was before. Und du wirst vor Gericht, ich hatte eine Gerichtsverhandlung anstehen. And I had to go to court. Und ich hatte Angst, ins Gefängnis zu gehen. And I was really scared to end up in jail. Aber in mir war was passiert. But something had happened in me. Es war so ein Frieden in meinem Herzen. There was such a peace in my heart. Und die Stimme and the voice and the voices were gone. Und da war eine andere Stimme. And there was a different voice. Und die Stimme sagte. And this voice said. Und ich möchte, dass du mal bitte die Augen schließt und es auch für dich hörst. And I want you to close your eyes right now, so that you can hear the same thing for your life. Die Stimme sagte. The voice said. Du sollst leben. You shall live. Dieser eine Satz, this one sentence, den wir alle hören müssen, that we have to hear. Unser Vater wollte, dass es der erste Satz ist, den wir hören, wenn wir in diese Welt, wenn wir im Mutterleib empfangen werden. And our Father, it was his purpose that we hear the sentence when we're still in the mother's womb. Das ist, warum die Schrift sagt, dass im Mutterleib schon seine Augen auf uns gerichtet sind. And that is why the scripture says that even when we are still in the mother's womb, his eyes are resting upon us. Und es war eine Stimme, die ich noch nie zuvor gehört habe. And it was a voice I never heard before. Es war eine sanfte Stimme. It was a tender, a gentle voice. Oder sagte ich Gott? And I said God. Ich weiß nicht, wie ich dich finde. I don't know how I can find you. Aber wenn du das warst. But if that had been you. Bitte zeig mir den Weg. Show me the way. Und vieles ist zwischendurch dann passiert. And so many things happened along the way. Und Ich habe über das ganze Buch geschrieben, es heißt Highway to Hell. And I wrote a book about all of this and it's called Highway to Hell. Und es ist in Deutsch, auch wenn der Titel Englisch ist. And it is in German, although the title is in English. Und so verging ein bisschen eine Zeit. And so then some time passed. Weil ich glaubte ja, okay, jetzt weiß ich, da ist ein Gott da draußen. Because then from that moment on I knew that there's a God outside, out there. Aber ich dachte, es ist bestimmt Buddha, Krishna, but Allah. But I thought it could be Buddha, Allah, Krishna. Weil Jesus hatte ich probiert als Kind in der Kirche. Because as a child I had tried out Jesus in church. Und sowas ist nie passiert. And never these kind of things happened. Aber dann sandte Jesus seine Leute. But then God sent his people. Wenn meine Mutter, als meine Mutter im Sterben lag. When my mother was about to die. Und sie erzählt mir von diesem Jesus. And she shared about this Jesus. Die Leute erzählt mir von diesem. Those people shared to with me Jesus. Und als sie über diesen Jesus sprachen. And when they talked about this Jesus. Dann war das, als sie ihn kannten. It was although they knew, really knew him. Und dann sagten sie etwas. And then they said something. Dieser Jesus kann auch heute noch heilen. This Jesus can still heal today. Und ich muss ehrlich sagen. And I really have to state. Da kam nicht irgendwie eine Überführung auf mein Leben. It was not a conviction coming on my life. Sondern mehr berechenbarer Geschäftssinn. It was more like from a business mind trying to see the pros and contras. Ich habe hier eine Mutter, die liegt im Sterben. I have a mother here about to die. Und die sagen, dieser Jesus kann heilen. And they say Jesus can heal. Dann habe ich gedacht, okay. And then I said yes. Ich mache einen Deal mit dem Jesus. I'm going to have a deal with Jesus. Der kann froh sein, wenn er so jemand kriegt wie mich. He can be happy if he can get someone like me. So habe ich damals gedacht. That is how I thought in these days. Heute weiß ich kann froh sein, dass er sich nie abgewandt hat und gewartet today, hat. Today I know that I can be happy that he never turned his face from me. Der kann froh sein, dass er jemand kriegt wie mich. So I said, yeah, he can be happy if he can get someone like me. Und dafür muss er meine Mutter heilen. But in return he has to heal my mother. Okay, was muss ich tun? So what do I have to do? Die Leute beteten mit mir dieses Gebet. So the people prayed with me a prayer. Und dann sagten sie Folgendes. And then they said the following. Du, Jesus hat gesagt, wir können noch den Heiligen Geist haben. Jesus also said we can have the Holy Spirit. Und den brauchst du. And you need him. Um die Bibel zu verstehen. In order to understand scriptures. Und um die Person zu werden, die Jesus möchte, dass and du eigentlich bist. To become the person that God intended you to be. Und wisst ihr was, ihr Lieben, wenn ich eins bis dahin gelernt hatte, war, ich kann nicht gut sein. And if I had learned something till this point, it was that I cannot be a good person. Weil ich hatte aufgegeben. Ich habe es mein ganzes Leben versucht. I had given up on it because I had ruined my life. Weil ich gedacht habe, wenn ich gut bin, liebt man mich mehr. Because I thought if I'm a good man, people will love me more. Und weil ich das nicht bekam. And because I didn't get this. Habe ich dann die Illusion und diese Verblendung hingenommen, dass ich durch Gewalttaten nicht da Respekt bekam und war zufrieden damit. Because of this, I had taken on the illusion and the lie that I could get respect via violence. Und habe ich gesagt, gut, dann nehme ich's. So I said, I will take it. Die haben gesagt, es ist kostenlos. They said it doesn't cost anything. Wenn ich's brauche, ist kostenlos, nehme ich's. And if I need it and it's free. Was muss ich tun? I take it. What do I need to do? Aber wir werden dir jetzt die Hände auflegen. We will lay hands on you. Und dann werden wir in so einer Sprache beten. And then we will pray in a different language. Die haben mir versucht, das erklären von der Bibel, aber ich habe nichts verstanden. They tried to explain it to me from scriptures, but I didn't understand anything. Die hätten sagen können, sag grün, und dann hätte ich gesagt grün. And they could have told me, say green, and I would have said green. Ich vertraue da einfach. I just trusted. Und ich habe so viel probiert. Because I had tried so many things. Und sie haben gesagt, dann werden wir diese Sprache beten, fang du dann einfach auch an. And they said, so if we pray in this language, you just start. Okay. I said, okay. Die legten die Hände auf. They laid hands on me. Dann fingen sie an. And then they started. Honda, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha. Honda, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha. Harley Davidson. Harley Davidson. Harley Davidson. Harley Davidson kommt ganz oben. Also. Harley Davidson comes first. Ihr wisst, dass die Bibel über Harley Davidson spricht. And you know that the Bible shares about Harley Davidson. Weil Elia wurde von Feuerrössern abgeholt. Because Elijah was taken by a chariot of chariot fire. Chariot of fire, Feuerrösser, und das sind Harleys. That's Harleys. Und dann fingen die an. And then they started. Und zuerst habe ich gedacht, oh nein. And then I first thought, oh no. Weil ich kannte diese Dinge von diesen Horrorfilmen, die ich früher geguckt habe. Because I knew these things from horror movies I watched before. Aber ich dachte, Stefan, du kriegst doch immer den Hauptgewinn. And they said, I always get the first prize. Jetzt bist du wieder mit solchen komischen so Zauberer-Freaks zusammen. And now you ended up with this kind of sorcery freaks. Aber ich hatte ja vorher Jesus gebeten gehabt, dass der Heilige Geist kommt. But I had asked Jesus before that his spirit would come. Und plötzlich merkte ich, wie diese Gegenwart wieder auf mich kam. And all of a sudden I felt like this presence laying on me again. Dieselbe Gegenwart wie im Weinberg. And it was the same presence than in the vineyard. Und dann fing ich an. And then I started. Wie ein Kind habe ich geglaubt. Like a child I did believe. Habe ein paar Worte wiederholt, die der da neben mir gesprochen hat. So I started repeating some of the words that my neighbor spoke. Und plötzlich bekam ich eigene Worte. And all of a sudden I started getting my own words. Und wisst ihr warum? And you know why? Weil ich nie eine Lehre gehört habe. Because I had never got any teaching. Ob dieses Zungengebet bei der Geistestaufe kommt oder nicht. If this praying in tongues comes with the baptism and the Holy Spirit or not. All die wunderbaren Erklärungen, die wir all uns manchmal machen. All these nice explanations that we have. Die haben gesagt, ich brauche es. They told me, I need it. Die haben gesagt, ich kriege es von Jesus. They said, I get it from Jesus. Wir haben Jesus gefragt. We asked Jesus. Die haben mir ein bisschen Hilfestellung gegeben. They helped me a little bit. Und ich habe es gekriegt. And I received it. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Und dann ging ich rüber ins Krankenhaus. And then I went to the hospital. Und ich war voller Glaube. And I was full of faith. Dachte ich. I thought. Und ich sagte den Ärzten, kein Problem, and Jesus went, wird sie heilen. And I said to the doctors, no problem, Jesus is going to heal her. Weil das größte Wunder, das ich erlebt hatte, because the biggest miracle I had experienced, war, dass ich jetzt plötzlich eine Liebe in mir spürte. That I felt a love inside. Und ich konnte plötzlich Leuten wieder in die Augen schauen. And I could look into people's faces and eyes. Ich lief auf der Straße, auf dem Gehsteig. I was walking along, down the street. Und ich dachte, als die Leute mir entgegenkamen, and when people came the other way, wenn du jetzt nicht auf die andere Seite gehst, umarme ich dich. If you don't walk the other way, I will hug you. Weil ich, weißt du, wenn du es erlebst, du möchtest weitergehen. Because when you experience this, you want to share it. Und dann ging ich ins Krankenhaus. And then I went to the hospital. Es war an einem Dienstagabend. That was Tuesday evening. Es war ungefähr 7 Uhr. It was about 7 in the evening. Und ich war auf der einen Seite des Betts und betete. And I was on one side of the bed and I prayed. Und auf der anderen Seite saß meine Schwester, die mehr als 20 Jahre älter ist. And on the other side was my sister that is about 20 years older. Sie hatte auch ihr Leben Jesus anvertraut. And she had also surrendered her life to Christ. Weil sie sah, dass ich plötzlich in der Küche mithalf. Because she saw that I was helping in the kitchen all of a sudden. Und sie sagte, wenn Stefan in der Küche Geschirr spült, dann ist Gott real. And she said, if he is doing dishes, God must be real. Und so hat Gott seine Wege, jeden zu kriegen. That is how God gets everyone on different ways. Und dann saßen wir dort. And so we sat there. Und wisst ihr, ich wusste, Jesus lebt. And you know, I knew Jesus is alive. Und ich hatte eine ganz einfache Theologie. And I had a very simple theology. Wenn jemand lebt, ist er erlebbar. If someone is alive, you can experience him. Und ich hatte ein bisschen ein paar Schriftstellen mir angeguckt vom Leben Jesu. And I had read some scriptures about Jesus' life. Auch wenn ich Elberfelder nicht verstand. Even though I did not understand the German Elberfelder. The translation, ja, die Übersetzung. Yeah. Aber ich fand Jesus cool. But I found Jesus was really cool. Und ich sah aber ganz anders, wie ich gedacht habe, dass er ist. And I realized he was completely different. Und ich sitze hier an der Seite des Bettes. And I was sitting at the bedside. Und auf einmal werde ich im Geist hinter die ganze Situation genommen. And all of a sudden, I was taken in the spirit behind the scene and behind the situation. Diese Dinge sind biblisch. Wir haben nur keine Zeit, es jetzt anzuschauen. And these things are really biblical, but we don't have the time to dig into it now. Aber diese Dinge tut Gott und nicht wir tun diese Dinge. But these things are done by God and not by us. Wir können Gott nicht dazu manipulieren. We cannot manipulate God to do these things. Aber Gott tut manchmal diese Dinge. But God is doing. Und ich sah mich dort sitzen. And I saw myself sitting there. Ich sah meine Schwester dort sitzen. I saw my sister sitting there. Und ohne dass ich ihr was gesagt habe, was ich sehe. And without saying anything what I saw. Sagt sie plötzlich. She said. Stefan, Jesus ist im Raum. She said, Jesus is in the room. Weil ich sah Jesus vorne am Bett meiner Mutter stehen. Because I saw Jesus standing beside the bed of my mother. An ihrem Kopfende. At her head side. Und er streichelte über ihren Kopf. And he was going with his hand over her head. Und ich sagte nur, ja, Marianne, ich sehe ihn. And I said, yes, Marianne, I see him. Und er stand dort und er schaute mich an. And he was standing there, he was looking at me. Und ich dachte, jetzt heilt er sie. And I thought, now he's going to heal her. Und er streichelte ganz sanft ihren Kopf. And he was stroking tenderly her head. Meine Mutter war schon an Beatmungsgeräten. And my mother was already on oxygen. Und die Ärzte hatten sie aufgegeben. And the doctors had given up on her. Und dann schaute er mich an. And then Jesus was looking at me. Und ich vergesse es nie. And I will never forget it. ich wurde wie zu seinen Augen hingezogen. I was like pulled towards his eyes. Und als ich in seine Augen schaue, ging Wellen des Trostes durch meinen ganzen Körper. And as I was looking into his eyes, waves of comforting came into me. Und ich sagte nur, wow. And I just said, wow. Das ist so viel Trost für allen Schmerz, der jemals war, für allen Schmerz, der ist und für allen Schmerz, der je kommen wird, viel mehr. And I said, like, this is enough comfort for all the hardship I went through and all the hardship that is going to come. No, who is in the world? For all the hardship we've ever been in the world, all the hardship who is there and all the hardship who will ever come. Mm-hmm. Und ich war wie in einem Meer des Trostes. And I was like in an ocean of comfort. Und dann sprachen seine Augen zu meinem Herzen. Und ich kann es nur sagen, wie es war. And I can only share how it was. His eyes were talking to my heart. Ihr Lieben, Gott, unser Vater ist so anders, wie wir ihn gemacht haben. God, our Father, is so different from how we made him. Und Jesus sagt ja damals, er gäbe so viel, dass ich euch gerne noch sagen würde. And Jesus said even in the Bible, he said, there's so much more I would like to share with you. Aber ihr vertragt es, ihr könnt es jetzt nicht tragen. But you cannot take it now. Weil wie du und ich hatten die Jünger schon genug zu tun mit der Offenbarung, die Jesus damals gab. Because like you and me, the disciple were already quite occupied with the revelation they had got till this point. Also wenn ich jetzt frage, warum ich dauernd so heilig hier nach oben gucke, das ist nur wegen der Uhr. And if you always think why I'm looking to heaven here, it's only because I need to see the watch. Oh, was für ein prophetischer Dienst, während er spricht, schaut er immer wieder zum Himmel. Wow, what a prophetic ministry, why he's talking, you always look to heaven. Nee, innerlich schaue ich zum Himmel. No, inside I'm trying to look to heaven. Und dann sprachen seine Augen zu meinem Herzen. And then his eyes were talking to my Der zweite Satz. That is the second sentence. Alles wird gut werden. Everything will turn out for good. Ich glaube mit ganzem Herzen. And I believe with all my heart. Es ist die ersten zwei Sätze sind, die Gott, unser Vater, durch Jesus zu jedem spricht, der ihm begegnet. That these are the two sentences that God first shares with people that meet him. You shall live, du sollst leben. You shall live. Und alles wird gut werden. And everything will turn out for good. Ich glaube, dass das die Menschen innerlich gehört haben, die mit ihm zusammen waren. And I do think that the people that were with him did hear this, these sentences. Eine Stunde später, um Punkt 8 Uhr. 1 hour later, at exactly 8 o'clock. Ging meine Mutter heim zu Jesus. My mother went home to Jesus. Und der größte Teil unserer Familie. And the biggest part of my family. War das erste Mal um Punkt 8 Uhr. Was for the first time at exactly 8 o'clock. In einer biblischen Gemeinde. In a biblical church. Und meine Mutter hat immer gesagt. And my mother had always said. Ich bete, dass ihr alle zurückkommt. That all of you will zu Jesus. Come back to Jesus. Und als eine katholische Frau hat sie gebetet. And as a Catholic woman she prayed. Aber die meisten Gebeten waren Tränen. But the most of her prayers were tears. Weil sie nicht mehr wusste, was sie beten soll. Because she didn't know what else to pray. Und wenn sie das manchmal zu mir sagte, and when she said this to me, war ich sauer. I was angry. Weil Jesus war Kirche. Because Jesus was church. Ich sag, Mama, hör auf mit dem Zeug. And I said, mach, was du willst. And I said, Mom, stop with these things and do whatever you want. Renn in deine Kirche, das ist nichts für mich. Run to church if you want, it's none of my business. Und ihr Gebet war fast erhört mit ihrem Gehen. And her prayer was almost heard when she went home to Jesus. Mein ältester Bruder ging dieses Jahr heim zum Herrn, hat sein Leben Jesus gegeben vorher. My eldest brother went to Jesus this year and gave his life before. Wie ich gesagt habe, mein Stiefvater, ihr Mann, hat sein Leben Jesus gegeben. As I said, my stepfather, her husband, had also surrendered to Jesus. Meine Schwester und all ihre Kinder glauben an den Herrn heute. And my sister and all her children believe in Jesus today. Wir haben noch eine Schwester, die ist ein bisschen stur. We have one sister that is still a bit stubborn. Aber ich habe mal zum Herrn gesagt. But I one day had said to the Lord. Als er zu mir sprach und mich berief. When he called me and he talked to me. Habe ich gesagt, Vater. I said, Dad. Ich kümmere mich um dein Haus. I will be looking after your house. Du kümmerst dich um mein Haus. But you look after my house. Ich kann nicht jeden Tag meine Familiengebetsliste beten. I cannot every day pray the list of my family prayers of praying for my family. Sorry. Sorry. Guckst du nach denen, ich guck nach deinen. Will you look after my house and I will look after your children? Und ich empfinde, dass ich gehört habe, Deal. And I felt like I heard Deal. Which was bestätigen würde, dass Gott vielleicht doch Englisch kann. Which would confirm that Jesus might understand English. Ja, yeah, genau. Es gäbe Geschichte über Geschichte zu erzählen. And there would be so many stories to share. Ich möchte jetzt mit zwei Dingen abschließen. I would like to close with two things. Liebe Geschwister, dear brothers and sisters, ich weiß, es gibt vieles, was wir nicht verstehen. I know there's a lot that we do not understand. Und Menschen machen Fehler. And people do mistakes. Ich würde aber nicht mehr leben, wenn es diesen übernatürlichen Gott nicht gäbe. But I would not be alive anymore if this supernatural God would not exist. Und ich könnte dir Geschichte über Geschichte seines übernatürlichen Eingreifens erzählen. And I could share with you story after story how he supernaturally intervened in my life. Weil ich ging dann nach Indien. Because I then went to India. Ich sprach kein Englisch. I didn't speak English. Aber ich wollte die Liebe weitergeben. But I wanted to share the love. Ich habe mein Englisch dort gelernt. I learned English in India. Und als ich dann meine englische Frau traf. And when I met my British wife. Und wir ausgingen. And we started dating. Habe ich gesagt, sit. I said, sit. Sit. Sit. Acha. Sprich nicht mit mir wie mit dem Hund. Don't speak to me like to a dog. War nicht das beste First Date. It was not the best thing for the first date. Aber Gott in seiner Gnade hat mir eine wunderbare Familie gegeben. But in his grace God has given me a great family. Ich finde es eine der größten Berufungen ist Eltern zu sein, dieses Vertrauen unseres Vaters. And I think one of the greatest callings is to be parents and to live in this trust to God the Father. Ich lerne mehr und mehr aus seiner Liebe Ehemann zu sein. I learn more and more to be a good husband out of his love. Und unsere Ehe ist nur noch zusammen, weil die Gnade des Herrn uns zusammengehalten hat. And we are only still together because the grace of God has held us. Und ich sage immer, wenn ich wählen müsste zwischen der Liebe des Vaters und Zeichen und Wunder, würde ich die Liebe des Vaters nehmen. And I always say, if I had to choose between signs and wonders and the love of the Father, I would pick the love of the Father. Aber wisst ihr, was schön ist? But you know what is nice? Wir müssen gar nicht wählen. We don't need to select. Sondern wir kriegen das ganze Paket. We get the whole package. Und ich war immer ein Sohn. And I have always been a son. That said, was du durch ihn magst, das möchte ich auch. What you do through him, I want it also. Weil ich habe mal den Herrn gefragt, warum hast du mich berufen? Because I one day asked the Lord, why did you call me? Ich hätte mich nicht berufen. I wouldn't have called myself. Und sagte Stefan. And he said, Stefan. Wenn die Leute dich sehen. When the people see you. Wenn sie sagen. They will say. Wenn er es durch ihn tun kann. If God can do it through him. Kann er es auch durch mich tun. Then he can also do it through me. Und ich sagte, ja, das stimmt. Da hast recht. And I said, yes, that is a good point. Das war eine Erklärung und dann and there was a good explanation, I took it. Und ich möchte vielleicht die fragen, die das erste Mal heute da sind. And I want to ask those that are here for the first time. Und du hast vielleicht Jesus anders erlebt, wie ich früher, bevor ich ihn traf und erkannte, wie er wirklich ist. Ich hab's nicht und du hast vielleicht Jesus auf eine ganz andere Art erlebt. And you might have experienced Jesus in a completely different way than I did. Und Menschen haben ihn dir vielleicht falsch repräsentiert. And people have not well represented Jesus to you. Nicht weil sie böse sind, sondern sie konnten ja auch nur das Bild weitergeben, das sie selbst hatten. Not because they are evil minded, but because they can only share what they received. Vielleicht hast du ihn auch gut erlebt. And maybe you have also experienced him in a good way. Ich sage dir trotzdem, er ist so anders. But I still want to tell you, he's so, so different. So viel mehr. So much more. Und seine Liebe heilt. And his love heals. Aber wenn du sagst, ich möchte ja sagen zu diesem Jesus. But if you want to say, I want to say yes to this Jesus. Von dem du gesprochen hast. The Jesus you shared. Ich möchte diesen Vater im Himmel kennenlernen. I want to get to know this Father in heaven. Und du hast vielleicht noch nicht dieses Türöffne-Gebet gesprochen, wo du ihn einfach einlädst. And you maybe have never prayed this open the door prayer where you invite him. So wie du jemanden in dein Haus einlädst. It's how you invite someone to come into your house. Nur, dass du nicht sagst, komm mal, Jesus, sei unser Gast und segne alles, was du uns gegeben hast. Und dann darfst du wieder gehen. As long as you don't pray this prayer that you pray before lunch. Sondern du sagst, Jesus, komm. But just say, Jesus, come. Hat mit Vertrauen zu tun. This has to do with trust. Aber du vertraust täglich, fast täglich, dem Busfahrer. But you do trust every day the bus driver. Oder fragst du ihn nach seinem Führerschein? Or do you want to see his driving license when you enter the bus? Ich vertraue morgen wieder der Fluglinie, dass der Pilot einen Flugschein hat. I will trust the airline that the pilot has the license. Ich sag nicht, zeig mir bitte deinen Flugschein, bevor ich da reingehe. I don't say, show me your permission before I enter the plane. So warum nicht sagen, Jesus, ich vertraue dir jetzt mal. So why not say, Jesus, I trust you. Und schau mal, ob Jesus vielleicht wirklich der ist, von dem er gesagt hat, dass er ist. And check out if Jesus is the one he stated that he is. Der Weg zum Vater. The way to the Father. Ich glaube, dass jemand hier ist, der den muslimischen spirituellen Weg geht. I think that someone is here that is going the spiritual path of a Muslim. Weißt du was? Warum nicht mal mit Jesus reden? You know what? Why not talk to Jesus? Und sag zu ihm, zeig mir. and wer du wirklich bist. And tell him, show me who you really are. Wenn es nicht stimmt, if this is not true, und es alles nur eine Show ist, and it's only a show here, dann wirst du es rausfinden. Then you will find out. Weil spätestens dann, wenn wir alle mal gehen, werden wir sehen, was die Wahrheit ist. Because the latest, when we go, when we all leave this earth, we will find out what is true. So können wir ein Gebet noch zusammen sprechen? So can we pray one prayer together? Wo wir den Menschen helfen, die das vielleicht tun wollen, dieses Gebet zu Jesus zu sprechen. Where we can help people that want to pray this way to Jesus. Und wichtig ist nur, dass du es auch so meinst. And it's only important that you really mean it. Ist nicht eine Formel, sondern du musst es so meinen. It's not a formula. It really matters that you mean it. Und wir, die wir das schon getan haben. And those that have done it already. Sprecht ihr das mit mir, so dass wir den Leuten helfen, ja? Would you still speak after me so that we can help them? Lieber Vater im Himmel. Dear Father in heaven. Ja, sprecht es ruhig mit, dann helfen wir. And so please all speak with us. Also lieber Vater im Himmel. Wir kommen zu dir im Namen Jesus. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Ich glaube, dass du der Weg zum Vater bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Bitte vergib mir, wo ich nicht geliebt habe. Denn das ist der Grund, warum ich mir und anderen wehgetan habe. Ich empfange deine Vergebung. Und ich empfange deine Kindschaft. Zeig mir, wie du wirklich bist. Und führe mich in alle Wahrheit. Das bete ich. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, ihr Lieben. Thank you so much. We love it. Okay, danke, Jesus. Gut, ich habe noch ein paar Minuten gekriegt, um auch zu hören für ein Wort noch. I received some more minutes to hear from God. Just in German. Okay. Just in German. Lass uns mal gemeinsam für die Gemeinde kurz beten. Ihr müsst einfach nur innerlich mit dabei sein. Ich werde beten und dann hören, was der Herr mir dafür noch sagt. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Gemeinde. Wir danken dir von ganzem Herzen für deine Kinder, für deine Familie, was du hier gesetzt hast. Und das ist genau das auch, was euer Markenzeichen sein wird, dass es Familie ist. Das ist das, was im Geist über eure Gemeinde geschrieben wurde, Familie. Weil der Herr wird vieles seiner Orphans, seiner weißen Kinder zu euch senden. Ich muss. And this is what the Lord really is putting over your church, that you are family. Und er wird viele seiner weißen Kinder zu euch schicken. And he will send a lot of his orphanages to you. Die Söhne und Töchter, die weggerannt sind von der Liebe des Vaters. The sons and daughters that have run away. Es wird eine sehr starke Jugendarbeit aus dieser Gemeinde. There will be a very strong youth growing from this church. Und was einmal aussah, wie wenn es begraben wurde, wird neu leben. And what one day looked like it's buried will be revived. It will stand up again. Und es wird anders sein. And it will be different. Gott hat in die Fundamente der Gemeinde Offenbarung hineingelegt. And God has added a revelation into the foundation of this church. Und ihr musstet den Weg gehen, den ihr gegangen seid. And you had to go the path that you went. Um euren eigenen Weg darin zu finden. To find your own way. Gott hat euch auf dem Weg mit Weggefährten zusammengebracht. And he has brought you together with people going alongside with you. Die euch immer wieder dann, wenn ihr müde wurdet, weiterhelfen auf den nächsten Schritt. That helped you to the next step when you grew weary. Aber auch mit eurem Building Project, mit eurem Bauen, was ihr tut. But even with your building project here. Das ist nicht nur etwas, was im Natürlichen geschieht. It's nothing that is only happening in the natural. Sondern es ist etwas, während ihr da unten baut, bauen die Engel in der geistlichen Welt. But as you build down there, the angels are building in the spiritual realm. Und so wie es im Grund gebaut wird, and the way it is built in the foundation, hat der Herr die letzten 3 Jahre das Fundament erschüttert, aufgebrochen. The Lord has in the last 3 years shaken this foundation. Hat nicht nur die Risse jetzt zugemacht. And he did not only close the gaps in the walls, sondern er hat ganz neue Wände eingesetzt. But he has entered some complete new walls. Im Geistlichen. In the spiritual. Weil wenn man ein größeres Haus geistlich bauen will, muss das Fundament tiefer gehen. Because if you want to build a bigger spiritual house, the foundation has to go deeper. Und ihr werdet ein Zeichen sehen. And you will see a sign. Ich sehe Wasser. I see water. Und es wird fast wie sein, dass Dinge drumherum, ich weiß nicht, ob es ein Wasserbruch ist oder so, Dinge drumherum, auch Häuser oder dass irgendwo das Wasser ansteigt, aber bei euch wird nichts sein. And I don't know whether this is a pipe breaking or so, but it will affect the houses surrounding you, but it will not be at your place. Irgendwas mit Grundwasser. It has to do with groundwater. Und ihr werdet euch auf das Wort stellen. And you will stand on this word. Weil für kurz wird es mal so aussehen, wie wenn, ja, vielleicht kommt da doch was. And for a short time it will look like, oh, something will might enter. Aber dann werdet ihr euch an das Wort erinnern. But then you will remember this word. Und der Herr wird euch zeigen, dass er seine Hand auf das Fundament gelegt hat. And the Lord will show you that his hand is on the foundation. Und der Herr ist dabei, neu zu positionieren, wie ein geschickter Schachspieler. And the Lord, like someone playing chess, is really positioning people. Und so werdet ihr erleben, wie auch Leute aus manchen Diensten herausgehen und andere hineinkommen. And so you will see people leaving some ministries and new people entering. Oder einen anderen Dienst anfangen. Or people starting a different ministry. Aber das ist okay. But that is fine. Und es war auch nicht, dass Dinge bis dahin falsch waren. And it doesn't mean that it was wrong till then. Es ist eine neue Positionierung. It's a new positioning. Auch im Kreis eurer Leidenschaft. And even within the leadership here. Wird hinzugetan werden. It will be added. Und es wird auch sein, dass einer freigesetzt wird, fast wie für eine missionarische Sache. And it is as though someone will be set free for probably for a missionary service. Weil ich gestern gesagt habe hier schon. Because I yesterday said already. Ihr werdet nicht nur die Nationen hier berühren, weil ihr positioniert seid strategisch. That you are positioned here in a strategic way to also touch other nations here. Sondern ihr werdet Leute trainieren und sie senden. But you will also train people to send them. Es wird die Zeit kommen, da wird euch Gott sowas wie ein regionales Webprogramm geben. And there will be a time where God gives you something like a regional web program. Aber es ist nicht, dass ihr das machen müsst, sondern jemand wird auf euch zukommen. And it is not the way that you have to do it, but someone will approach you. Oder regionales Fernsehen. Or regional TV. Und ich sehe das, ich prophezei das, ist nicht, weil ich euch mag. And I'm not prophesying this because I like you. Ich sehe diese Dinge. I see these things in my spirit. Und die Dinge liegen bereit. And these things are ready. Und weil ihr erlaubt habt, dass das Wasser des Geistes mehr und mehr zunimmt, and because you allowed the level of the Holy Spirit to raise, werdet ihr von mir Heilungen hören. You will hear from healings from me. Ohne dass ihr Heilungsgottesdienste machen without müsst. Without you having to do healing services. Sondern weil die Gegenwart des Vaters da ist. Because only because of the presence of the Father. Und wie der Vater heute Morgen schon von Anfang des Gottesdienstes gesprochen hat. And as the Father already was speaking at the beginning of the service. Wo er anfing, auch durch unsere Schwester Ketten zu brechen. Where he started to break chains through our sister. So sagt er, habe ich schon lange immer wieder bei euch gesprochen. So the Lord says, I have spoken this way in your midst for a long time. Und der Herr sagt, hab keine Angst vor Veränderung. And the Lord says, don't be afraid for changes. Denn die Veränderung wird euch in neue Autorität und neue Levels im Geist because führen. A change will bring you into new levels of authority. Und er hat euch Weisheit gegeben. And he has given you wisdom. Und manche haben Angst, dass es jetzt so eine verrückte Sache wird und dass es ausartet wie Dinge, von denen sie schon gehört haben. And some people now are really afraid that this is going to be some spooky, crazy things as things they have heard of before. Und der Vater sagt, ich habe Weisheit in eure Leiter gesetzt. And the Lord says, I have given wisdom to your leadership. Und auch viele von euch sehen nicht, was ich sehe. And many of you don't see what I see. So vertraut mir. So trust me. Denn mit dem Anstieg der Herrlichkeit because as the glory increases, werden auch eure Familien berührt. Also your families will be touched. Werden auch die gezogen werden, die selbst nicht mit dieser Gemeinde verbunden sind. Those will be drawn that are not connected to this church. Und das wird nicht das einzige Gebäude sein. And it will not be the only building. Wird ein anderes Gebäude sein. There will be another building. Ungefähr 10 Minuten von hier. About 10 minutes from here. 10 Minuten höre ich nur. I just hear 10 minutes. Und es wird, da wird sehr viel von der Jugend ausgehen. And a lot will be done there from the youth. Ist wie eine Positionierung. It's like a positioning. Da wird eine Art Café, ein Treffpunkt mit dabei sein. There will be like a coffee or a meeting place. Und die Art, wie es zu euch gebracht wird, and the way it is brought to you, wird übernatürlich sein. Will be in the supernatural. Ich werde jetzt sagen, das ist wirklich die Hand des Herrn. And I will say, this is the hand of the Lord. Und so hat der Herr viele trainiert um euch herum. And so in this way the Lord has trained many people around you. Und die nächsten 3 Jahre werden diese Verborgenen sichtbar werden. And in the next 3 years these hidden will show up. Und wie Kinder, wo manche von euch gelernt haben und geistige Dinge anwenden, wie von denen, die sie es gesehen haben. And as children learned from those where they could observe. Wird der Herr euch in eine Reife hineinführen. The Lord will bring you to a maturity. Weil manche imitieren, wie Kinder die Eltern imitieren. Because some people of you right now imitate the way children imitate their parents. Und sagt nie, wir wollen es haben, wie die es dort in dieser Gemeinde. And never say we want it the way as they do it in this other church. Weil der Herr hat für euch einen eigenen Weg. Because the Lord has his own way in Und er möchte nicht, dass er eine Kopie von irgendetwas And he sagt. Doesn't want you to be a copy of anything else. Und wacht über die Liebe. And really watch over love. Und wacht über das Band der Einheit. And watch over the band of unity. Denn der Herr wird vieles durch Familien in eurer Mitte tun. Because the Lord will do a lot through families in Und durch Familien wirklich auch Einfluss und Türen öffnen in Bereiche der Gesellschaft. And he will also open doors through families into society. Und der Herr wird jemanden in eurer Mitte freisetzen oder hinzubringen, der in der Politik anfangen wird, and, seinen Stand einzunehmen. And the Lord will either raise someone from your midst or bring someone to your midst that will enter politics. Und setzt ihn frei dafür. And release this man to do it. Weil das wird euer Missionar in die Politik hinein sein. Because this will be your missionary into politics. Aber das wird sein Dienst sein. But it will be his der ministry euch angegliedert ist, that is connected to you durch Beziehung. Through relationship. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Gemeinde. Lord, I thank you with all my heart for this church. Vater, wir segnen die Kinder. Lord, we bless the children here. Dass die Liebe des Vaters sie erfüllen mögen. That the love of the Father will fill them. Dass sie ein gehorsames Herz ihren Eltern gegenüber haben. That they will have an obedient heart towards their parents. Und jetzt hätten alle Eltern sagen müssen, Amen, Amen. And all parents have to say, Amen, Amen. Und dass dein Wille geschieht, Herr. And that your will be done, Lord. Weil das ist ein Ort deiner Gegenwart. Because this is a place of your presence. Das ist dein Haus. This is your house. Und ich freue mich, Herr, dass ich dich hier so spüren kann. And Lord, I really enjoy sensing you here in this way. Ich danke dir für meine Familie. I thank you for my family. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Bless you guys.